Bluegrass wohl irgendwie von Jeff Lang. Prepare Me Well heißt die CD im Untertitel in Introduction to Jeff Lang. Wir hören noch einen Song von ihm und der nächste Song. Der nächste Song, der heißt Whatever Makes You Happy. Jeff Lang nochmal.